Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Sechsundzwanzigste Folge. Tod und Verklärung. Ludwig van Beethoven, anno 1801, gegenüber dem Wiener Hofrat Karl Friedrich Kübeck von Kübau. Der Mensch repräsentiert einzeln ebenso das Gesamtleben der Gesellschaft, wie die Gesellschaft nur ein etwas größeres Individuum vorstellt. Wladimir Horowitz, ein Resümee. Um ein wirklich schöpferischer Musiker und nicht nur ein Hexenmeister seines Instruments zu werden, braucht man drei Ingredienzien. Einen geschulten, disziplinierten und fantasievollen Geist, ein freies und großzügiges Herz und eine Gradus ad Parnassum Verfügungsgewalt über das technische Können. Gradus ad Parnassum lautet der Titel eines Lehrwerks von Muzio Clementi, dem Horowitz seinen Rang neben Haydn, Mozart und Beethoven gesichert hat. Neben den von RCE in den 50er Jahren veröffentlichten Sonaten hat er für Columbia zu Beginn der 60er und der 70er Jahre zwei Adagio-Sätze und zwei Rondos gespielt. Sie finden sich auf einer erst 1992 veröffentlichten CD Discovered Treasures. Diese enthält weiter Sonaten von Scarlatti und Miniaturen von Chopin, Mettner, Scriabin und Liszt, die Horowitz aufgenommen hatte, um bei der Konzeption seiner Platten auf das eine oder andere Stück zurückgreifen zu können. In Clementis Rondo Opus 12 Nummer 2 ist einmal mehr das staunenswerte, perlende Passagenwerk zu bewundern. Dem Innenteil verleiht Horowitz, als wäre es ein Stück von Schubert, eine romantische Klangaura. Thank you. Muzio Clementi, das Rondo aus der Sonate S-Dur Opus 12 Nummer 2, aufgenommen am 20. April 1972. 8 Jahre später hat Horowitz das zauberhafte Stück in 2 Konzerten in der Avery Fisher Hall gespielt. Alles Technokratische war Horowitz fremd. Schallplatten sah er, sie mit Postkarten vergleichend, als Momentaufnahmen an. Im Studio, so schrieb sein langjähriger Produzent Thomas Frost, spielte er nie für die Mikrofone, sondern für seine Zuhörer im Kontrollraum. Und nie kam es ihm in den Sinn, bloß kleinere Abschnitte der Musik zu spielen. So haben auch die Platten, die er in seinem letzten Lebensjahr aufnahm, 1,5 Jahre nach seinen letzten Konzerten in Berlin und Hamburg, die Spontaneität eines Konzerts. Für die CD, die im Oktober und November 1989 entstand, hatte Horowitz 9 kleinere Werke von Chopin ausgesucht, eine späte Mazurka, 2 Nocturne, das Fantaisie en pointu und 5 Etüden, von denen 3 nicht veröffentlicht wurden. Die Chopin-Aufnahmen waren in der letzten Sendung zu hören. Zum Auftakt spielte er Joseph Haydns Sonate in S-Dur Nummer 49. Die Bemerkung von Pablo Casals, dass die Musik von Mozart so frei, so farbig changierend gespielt werden müsse wie die von Chopin, wurde für ihn zu einem allgemeinen Glaubenssatz. Seit meiner Jugend, so hat Horowitz in einem resümierenden Kommentar geschrieben, habe ich die Musik aller Epochen als romantisch angesehen. Der Glaube, dass das Zurückgehen auf einen Urtext eine überzeugende Aufführung garantiere, ist eine Illusion. Die Sonaten von Haydn oder Mozart auf einem historischen Instrument zu spielen, wäre ihm nie in den Sinn gekommen. Wenn ein Komponist auf dem modernen Flügel schwerer zu spielen sei, dann Chopin, dessen Etüden, so sagte Horowitz, nur auf einem leichtgängigen Instrument von Pleyel wirklich spielbar seien. Die Aufnahme von Joseph Haydns Sonate in S-Dur Nummer 49 ist ein bezauberndes Jeu d'esprit. Rhythmisch federnd, klanglich funkelnd und zugleich weich abschattiert in den Läufen. Horowitz macht deutlich, wie Haydn das Klassische mit dem Barocken verbindet und zugleich auf den romantischen Klassizismus vorausweist. Das späte Werk ist eine Sonate des Cantabile. Beginnend mit den langen Bögen der Exposition, ausgeprägter im Adagio, mit der melodietragenden Oberstimme über Akkordbrechungen in Sextolen. Wirkend der in ein sanft milchiges Licht getauchte Trio-Teil des Finalsatzes mit seiner pulsierenden triolischen Bewegung. Thank you. Joseph Haydn, Sonate in S-Dur Nummer 49, eine Aufnahme, die für die sprichwörtliche einsame Insel in Frage käme. Diese Sonate ist, wie Paul Becker in seiner Musikgeschichte über Haydn schrieb, ein Kunstspiel der höchsten Heiterkeit, im Sinne des Jenseits von Scherz und Ernst, der Realitätsüberwindung. Beethovens zu Beginn zitierter Satz, dass der Mensch einzeln ebenso das Gesamtleben der Gesellschaft repräsentiere, wie die Gesellschaft nur ein größeres Individuum vorstelle, ausgesprochen gegenüber Karl Friedrich Kübeck von Kübau, einem kaiserlichen Ministerialen. Dieser Satz also war 1801 ebenso kühn wie weitsichtig. Wladimir Horowitz war als Künstler wie als Sozialcharakter ein Repräsentant. Seine Biografie könnte den Titel tragen, ein Zeitalter wird besichtigt. Ihr Protagonist ist nur ein Paradigma für die Situation der Kunst, der Gesellschaft und der Zeitläufe im 20. Jahrhundert mit all seinen Verwerfungen. Als Horowitz 1903 geboren wurde, 17 Jahre nach dem Tode von Franz Liszt, 2 Jahrzehnte nach dem Tod Richard Wagners, verstand die bürgerliche Gesellschaft die als autonom angesehene Kunst noch als Organon des Lebens. In den Metropolen waren seit Mitte des 19. Jahrhunderts Bibliotheken, Denkmäler, Museen und Konzertsäle gebaut worden. Die Einrichtungen und Institutionen des Musiklebens verdanken ihre Entstehung den Werken, voran den Symphonien Beethovens. Der Kult um den Künstlerhelden, Franz Liszt war dessen Urbild, wurde auf die großen Virtuosen, auf auratische Künstlergestalten projiziert. Als Horowitz seine Laufbahn begann, in den Jahren nach der Russischen Revolution und einer neuen Kunstideologie, war das Klavierrecital im europäischen und amerikanischen Musikleben zur festen Institution geworden. So wie die Konzerte des 19. Jahrhunderts bunte Programme boten, Sätze aus Symphonien und Konzerten, durchmischt mit Arieneinlagen berühmter Sänger und instrumentalen Solostücken, stand in Klavierrecitals die Sonate neben der virtuosen Pièce, den Bearbeitungen und Paraphrasen. Zu den Paradestücken des jungen Horowitz gehörte eine Toccata von Sergei Prokofjew. Sie war ursprünglich als Zugabe zur Aufnahme des auf 5 78er-Platten veröffentlichten D-Moll-Konzerts von Rachmaninow gedacht, wurde aber ersetzt durch Rachmaninows G-Moll-Prelüd. Thank you. Sergei Prokofjew, Toccata, aufgenommen am 30. Dezember 1932. Mit seiner kinetischen Energie und seiner perkussiven Härte entsprach der pianistische Sturmvogel in jungen Jahren der Musik seiner Zeit, obwohl er später der Musik von Prokofjew, Bartok und Strawinsky auswich und sich stilistisch an Rachmaninow orientierte. Dem pianistischen Vorbild Sergei Rachmaninow huldigte er, als er 1932 dessen Arrangement des Hummelflugs von Nikolai Rimski-Korsakow aufnahm. Aus den Programmen wie aus den Aufnahmen von Josef Hoffmann, Sergei Rachmaninow, Josef Lewin, Ferruccio Busoni, Ignaz Jan Paderewski, Moritz Rosenthal und vieler anderer lässt sich ablesen, dass die Trennung zwischen Komponist und Interpret noch nicht vollständig vollzogen war. Sie alle haben Bearbeitungen, Paraphrasen und Transkriptionen gespielt. Sie haben, anders gesagt, immer auch selber auf dem Programm gestanden. Der Virtuose gebrauchte die Macht, die ihm von Liszt, dem größten Interpreten seiner Epoche, anvertraut worden war, und er missbrauchte sie, jedenfalls aus späterer Sicht. Historisch und kultursoziologisch gesehen war der Virtuose, so schreibt der schon in einer früheren Sendung zitierte Karl Dahlhaus in seiner Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, der Repräsentant einer Musikkultur, die musikalische Texte als bloße Vorlagen für Aufführungen benutzte, deren ästhetisches Zentrum nicht das Werk, sondern der Spieler oder der Sänger darstellte. Der Text war eine Funktion der Aufführung und nicht umgekehrt die Aufführung eine Funktion des Textes, um dessen Interpretation sie sich bemühte. Arthur Schnabel hat in seinen Erinnerungen über jene Virtuosenkonzerte geschrieben, bei denen das Publikum um 9 Uhr glücklicher aussah als um 8. Nach dem der Kunst gewidmeten Pflichtteil, so Schnabel, beginne um 9 Uhr der familiäre Teil, bei dem der Virtuose das Publikum ergötze. Schnabel richtete sich, wie Arturo Toscanini, gegen die Repräsentanten jener Musikkultur, die den Künstlerhelden hofierte. Welch ein Paradoxon, dass Toscanini zur Galionsfigur des Music Business wurde und, mit einem Wort Adornos, zum Matador der Lüfte avancierte, zum ersten Dirigenten, dessen Wirkung von der technischen Reproduktion entscheidend abhängig war. Die Reproduktion von Musik durch die Schallplatte und den Rundfunk erzwang eine neue Haltung des ausübenden Künstlers zum Werk. Verlangt wurde eine Fehlerlosigkeit, die zur Scheu vor dem Risiko führte und damit zum Tode von wirklicher Interpretation. Diese technische Perfektion, weithin als Werktreue verklärt, wurde von Adorno als Barbarei der Vollendung verworfen. Die Reproduktion führte weiterhin zu einem neuen Verständnis der musikalischen Zeit, insbesondere des Rubato. In Adornos Skizze zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion heißt es, soweit Musik interpretiert wird, ist es stets Rubato. Auf nichts hat sich die technische Reproduktion jedoch so stark ausgewirkt wie auf den Umgang mit der musikalischen Zeit. In seiner kleinen musikalischen Poetik hat Igor Strawinsky zwischen der Erlebniszeit und der Realzeit unterschieden. Im Konzertsaal kann das Tempo Rubato, per Definitione die gestohlene Zeit, als das Glück des ewigen Augenblicks empfunden werden, dem der Hörer zurufen möchte, verweile doch, du bist so schön. Nichts aber ist für die heutigen Hörer so irritierend wie die agogischen Freiheiten und die Rubati von Pianisten, Geigern und Sängern der Jahrhundertwende. Toscanini hat die Platten des Tenors Fernando de Lucia wie der Bariton Mattia Battistini ob seiner Rubato-Kunst für Horowitz ein Vorbild aufbewahrt, um einmal am Tag lachen zu können. Die Schallplatte hat die Annäherung an den Kronos der Realzeit bewirkt. Der junge Horowitz war nicht nur ein moderner Pianist, wenn er eine Toccata von Poulenc, von Prokofjew oder den russischen Tanz auf Strawinskys Petruschka spielte, sondern auch als Interpret der C-Moll-Variationen von Beethoven oder von Claude Debussys Pour les Arpèges Composés. Pour les Arpèges Composés aus den Etüden von Claude Debussy, vorgetragen mit einer strengen, gleichsam neolistischen Virtuosität. Vergleicht man etwa die Chopin-Aufnahmen des jungen Horowitz mit denen von Ignazian Paderewski, Ignaz Friedmann und von anderen Pianisten der Jahrhundertwende, erweist Horowitz sich geradezu als ein Modernist. Auch wenn Arthur Rubinstein als stilprägender Erneuerer der Chopin-Interpretation bewundert wird, so war es Horowitz, der aus den Schrecksekunden des Scherzi, den Agonien der Nocturne, den Implosionen der Masurken oder aus dem amorphen Finale der B-Moll-Sonate ein höllisches Klangparadies beschworen hat. Wenn die Leute ahnten, hat der beim Flugzeugabsturz mit 31 Jahren gestorbene amerikanische Pianist William Capell gesagt, was der Klavierton von Horowitz eigentlich bedeutet und zum Ausdruck bringen will, so würde er vom Klavier verbannt werden. Der damit angedeutete Erotizismus dringt, oder besser, er quillt aus seinen Darstellungen von Chopins Nocturne. Er verwandelt diese Nachtstücke in gefährlich lockende, nekromantisch dunkle Fantasien. Sie hören das tastend beginnende und leidenschaftlich sich steigernde Nocturne in Cis-Moll, Opus 27, Nummer 1, aufgenommen 1957 in der Zeit seiner langen Abstinenz vom Konzertsaal. Thank you. Frédéric Chopin, Nocturne Cis-Moll, Opus 27, Nummer 1. Als Horowitz 1926 in den Westen kam, befand sich das Musikleben in einem dramatischen Umbruch. Arthur Schnabel, 21 Jahre älter als Horowitz, wurde durch seine Beethoven- und Schubert-Aufführung zum Inbegriff des dienenden Interpreten mit dem vor lauter Demut hochmögenden, wenn nicht hochmütigen Motto: Ich spiele nur Musik, die besser ist, als man sie spielen kann. Dies führte zu der schon in der Kunstreligion Richard Wagners angelegten Polarisierung: Künstler versus Virtuose. Im konkreten Fall Schnabel kontra Horowitz. Als Horowitz unter Furtwängler spielte, sagte der Dirigent, der in Toscanini den Typus des ungeistigen italienischen Kapellmeisters sah: Hier spielt man nicht so, so spielt man nur in Amerika. Konzertbesucher seien, so schreibt H.W. Sachs in seiner Diatribe gegen Horowitz, zu Schnabel gegangen, um intelligente Aufführungen von Mozart oder Beethoven zu hören, und zu Horowitz, um Horowitz zu erleben. Es war freilich der gleiche Impuls, von dem die Hörer in die Konzerte von Toscanini getrieben wurden, ohne dass Sachs sich in seiner Toscanini-Biografie zu einer kritischen Bemerkung über den medial gesteuerten Toscanini-Kult verstanden hätte. Horowitz war, kein Zweifel, ein Sensationalist. Festgeschrieben wurde dies schon unmittelbar nach seinem Debüt in den USA mit der berühmt-berüchtigten Schlagzeile vom entfesselten Tornado der Steppe. Er war es durchaus nicht nur in extrovertierter Form. Bei seinen Encores war er Engel und Teufel, und nichts hat seine Hörer mehr in Bann geschlagen wie seine luziferische Ambivalenz. Nach seiner Bearbeitung des berühmtesten aller Märsche, Philipp Sousas »The Stars and Stripes Forever«, war sein Publikum in den 40er Jahren geradezu süchtig. Wie verblüffend und manchmal auch erschreckend der Zugriff der pianistischen Pranke, faszinierender ist die ironische Distanz der Darstellung. Wie er die Piccolo-Flöten zum kecken Lächeln bringt, wie er die Melodie schmachten, wie er die Posaunen schmettern lässt, vollführt er ein Glasperlenspiel. In der 9. Folge haben Sie einen Mitschnitt aus der Carnegie Hall vom 23. April 1951 gehört. Hier ist die Studioaufnahme vom 29. Dezember 1950. Frage, ob ein seriöser Pianist sein Publikum mit einem sensationellen Seiltanz wie dem Arrangement von The Stars and Stripes Forever einfangen darf, ist alles andere als eine seriöse Frage. Sie hat eher den Charakter eines moralpaukenden Rufs gegen das Unterhaltsame. Horowitz lebte in einer Epoche, in der das Triviale und das Erhabene, das Gewöhnliche und das Vornehme längst ineinander wohnten. Er war, wie viele Künstler, aufgespalten in mehrere Gestalten oder Ichs, die er mal zur Schau stellte und mal zu verbergen trachtete. Zudem war er, nicht zu vergessen, den politischen Zwängen wie den Sinnwidrigkeiten eines zunehmend industrialisierten Marktes ausgesetzt. In der Ukraine hatte er erst die Scham und gramvollen Entwürdigungen der Pogrome, dann den blutigen Fanatismus der Revolution von 1917 erlitten. Die Zeitläufte zwangen den 17-Jährigen, seinen Lebensunterhalt in einer Lebenswelt zu verdienen, der Musik von Kulturkommissaren verordnet wurde. Mit 23 Jahren in den Westen geflüchtet, musste er sich durch die Exzessivität der Leistung behaupten. Im morbiden Berlin und mondänen Paris der 20er Jahre, noch mehr in den USA, zählte nur der Erfolg. Jemand zu sein und Erfolg zu haben, das wurde der Dynamo, der seine dämonischen Energien speiste und zugleich seine Nerven zerriss. Um des Erfolges willen bediente er sich auch jener Mittel, die Gustave Flaubert als das Erhabene von unten bezeichnet hatte. Seine immer wieder neu variierten Kammvariationen sind Rangerhöhungen von Pianistenmusik mit den Mitteln einer transzendentalen Virtuosität. Thank you. jeder auserlesene Mensch, so heißt es in Friedrich Nietzsches Schrift Jenseits von Gut und Böse, trachtet instinktiv nach seiner Burg und Heimlichkeit, wo er von der Menge, den vielen, den Allermeisten erlöst ist. Trotz aller Erfolge hat sich Horowitz immer wieder in der Burg der Heimlichkeit versteckt. Er hat unter seinen Erfolgen gelitten. Die Kontraste und Kompliziertheiten des Außenseiters hat er, zu Ruhm und Ansehen gelangt, bewältigt, indem er die Gesellschaft, die ihn brauchte und verbrauchte, mit Launen und Extravaganzen traktierte, die ihrerseits gesellschaftlich vermittelt waren. Sein Existenzmodell war ein Doppelleben. Das Maskenspiel von Verwandlungen hat er mit seinen Encores zelebriert, mal entfesselnd donnernd, mal zart ziselierend. Dank einer Konzertografie von Christian Johansen sind zwar die Programme fast aller Konzerte und Recitals, die Horowitz zwischen 1926 und 1987 gegeben hat, bekannt. Die Zugaben aber ließen sich bis in die 40er Jahre hinein nicht spezifizieren. Dass die Carmen-Variationen vom Kürstück zum Pflichtstück wurden, ebenso die Bearbeitung von Philipp Sousas Marsch, ist bekannt. Doch kehrte er nach dem rasselnden und prasselnden Aufmarsch der Militärkapelle zurück in die Welt des Salons. Spielte er Etüden von Moritz Moskowski, verwandelte er sich, wie der in einem seiner Filme an der Decke laufende Fred Astaire, zu einem Fußgänger der Luft. Sie hören zwei Etüden in A-Dur und in F-Dur aus dem Opus 72. Moritz Moskowski, die Etüden in A-Dur Opus 72 Nummer 11 und in F-Dur Opus 72 Nummer 6. Solche Miniaturen nutzte Horowitz dazu, aus dem Arsenal seiner pianistischen Fertigkeiten immer neue Nuancen zu holen. Moskowskis Étincelle war ein Funkenflug, der in immer anderen Kaskaden aufstieg, in immer anderen Farben leuchtete. Gleißend hell in einem Konzert am 23. April 1951 in der Carnegie Hall, zart changierend in Moskau 1986. Musik Nach einem Wort des belgischen Komponisten und Virtuosen Eugène Ysaÿe gibt es Musik, die pour le violon geschrieben wurde, und Werke, die par le violon zum Ausdruck gebracht werden. Horowitz hatte keinerlei Berührungsängste, Musik zu spielen, die pour le piano geschrieben ist. Nathan Milstein war einer von vielen, der die Beobachtung machte, dass Horowitz in den Klang seines Instruments verliebt war. Er beanspruchte das Podium für sich, für die Kunst des Klavierspiels. Dies als zerzensisch abzutun, gehört zu den banalsten Klischees. Das zweckfreie Spiel des Artisten, auf dem Seil wie auf den Saiten, ist auf seine Weise erhaben. Der englische Kritiker Sir Neville Cardus, der Horowitz in den 30er Jahren als »Greatest Pianist Dead or Alive« bezeichnet hatte, schrieb 3 Jahrzehnte später: Horowitz besitzt das Genie, das Klavier zu verzaubern und ihm gleichzeitig seine Schlichtheit zu belassen. Horowitz und das Klavier sind eins. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Eines der schönsten Beispiele für diese Verzauberung ist Calcernis La Ricordanza. Diese Variationen über eine Arie des Geigerkomponisten Pierre Roth hat er 1944 und 1945 in 5 Konzerten gespielt. Nach seinen Lieblingsaufnahmen gefragt, hat er diese Platte vor allen anderen genannt. Er demonstriert pianistischen Bel Canto in Excelsis, den betörenden Ton im ariosen Cantabile, die filigranen Verzierungen, das prachtvolle Passagenwerk, die unmerklichen Rubati, ein harfenartiges Glissando. Er hat das Stück nie als Encore gespielt, wohl aber so, dass es jetzt ein Da Capo verdient. Thank you. Karl Czerny, La Ricordanza. Was solch ein Spiel vermittelt, ist die rein ästhetische Freude an einer alle Schwierigkeiten aufhebenden, geradezu entmaterialisierenden Artistik, am Seiltanz. Diese Freude ist eine ganz seltene und eine ganz und gar wahrhaftige. Dass Horowitz um Wahrhaftigkeit bemüht war, ist Zeit seines Lebens und auch später von Kollegen wie von Kritikern bezweifelt worden. Keiner hat ihn stärker angezweifelt, als er sich selber immer wieder in Frage gestellt hat. Jene Selbstsicherheit, die meist auf Dummheit beruht, hat er nie besessen. Die bloße Geschicklichkeit hat ihn, wie er immer betonte, gelangweilt. Gerade deshalb hat er sich bisweilen in ein Prestissimo Possibile verrannt oder im Forte Fortissimo übersteigert. Dies als oberflächliche Showmanship zu bezeichnen, zeugt von Oberflächlichkeit. Horowitz war, anders als sein Rivale und Antipode Rubinstein, kein apollinischer Musiker, dessen höchstes Ziel der Genuss und der Selbstgenuss der Schönheit war. Sein Weg führte ihn immer wieder und wieder mit einem Titel des Wahlverwandten Alexander Skriabin, Vers la Flamme. Seine vielen Pausen und Fluchten zeigen, dass er so oft und so lang in den Abgrund geschaut hat, bis der Abgrund zurückblickte. Während dieser Pausen hat er sich Komponisten zugewandt, die nicht zum Mainstream gehörten, den Sonaten von Muzio Clementi, Domenico Scarlatti und Scriabin. Einzelne Sonaten des Bach-Zeitgenossen Scarlatti hatte er bereits in den 20er und 30er Jahren gespielt und aufgenommen. Im Gespräch mit David Dubal zitierte Horowitz, der Vielbelesene, einen Passus aus dem Vorwort des Komponisten zu einer Ausgabe von 33 Sonaten. Dear reader, whether you be dilettante or professor, in this composition do not expect any profound learning. Leser, seist du Liebhaber oder Kenner, diese Kompositionen halten keine tiefe Gelehrsamkeit für dich bereit, sondern ein feines Spiel der Kunst, um dich zur Meisterschaft des Cembalo-Spiels zu führen. Weder das Streben nach Gewinn noch die Sucht nach Ruhm brachten mich dazu, sie zu publizieren, sondern allein Dienstfertigkeit. Vielleicht werden sie dir wohl gefallen. Umso freudiger werden dann neuerliche Aufforderungen nachkommen und dich fürderhin mit einem noch leichteren und abwechslungsreicheren Stil ergötzen. Deswegen erweise dich eher gütig als kritisch. Umso mehr wird dein Vergnügen wachsen. Thank you. Horowitz hat gut 3 Dutzend Sonaten von Scarlatti aufgenommen, 3 Dutzend von mehr als 600. Mit ihnen hat er in den letzten 2 Jahrzehnten viele seiner Konzerte begonnen oder ausklingen lassen. Er konnte mit ihnen seine Cantabile zeigen, sein Jeu Perlé, seine rhythmische Werf, seine Nuancen der Dynamik. Sie hören die posthum veröffentlichten Aufnahmen der Sonate G-Dur, Kirkpatrick 547, deren motorische Kreisläufe Beethovens Opus 26 vorwegzunehmen scheinen. Der Ariosen-Sonate in H-Moll, Kirkpatrick 197, mit ihren dynamischen Abstufungen, der Sonate in Fis-Moll, Kirkpatrick 25, deren Nähe zu Bach auffällig ist. Domenico Scarlatti, Sonate G-Dur, Kirkpatrick 547, Sonate H-Moll 197, Sonate Fis-Moll Nummer 25. Während der Arbeit an der CD, die zu seinem Schwanengesang werden sollte, sagte Horowitz gegenüber seinem Produzenten Thomas Frost, er habe etwas Besseres für den Abschluss der CD gefunden als Chopins Fantaisie impromptu. Seine Assistentin Virginia Bach, eine junge Pianistin, die seine Bibliothek und seine Noten ordnete, erinnerte sich, dass Horowitz im August 1989 zahlreiche Partituren durchging. Eines Tages lauschte sie, in einem kleinen Zimmer vor dem Musiksalon sitzend, wie er Liszts auf drei Systemen notierte Bearbeitung von Isoldes Liebestod spielte. Sie ging zu ihm und sagte voller Rührung, »Maestro, Sie haben mich zum Weinen gebracht.« »Das ist der beste Schluss«, sagte Horowitz zu Thomas Frost, nachdem er ihm Liszts Paraphrase von Isoldes Liebestod vorgespielt hatte. »Ein zufälliger Fund?« Es gibt jene seltsam zufälligen Funde, die unbewusst gesucht worden sind. Dass Horowitz sich entschied, die Aufnahme mit dieser Verklärungsmusik ausklingen zu lassen, lässt sich nur aus dunklen Ahnungen erklären. Thank you. Mit dieser Bearbeitung von Isoldes Liebestod aus Richard Wagners Oper und mit Liszts Choralbearbeitung von Bachs Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen nahm Horowitz Abschied. Gegen seine Gewohnheit, nur zweimal in der Woche 2 Stunden zu arbeiten, hatte er 3 Aufnahmesitzungen erbeten. Auf Thomas Frost machte er den Eindruck, als werde er von einer geheimnisvollen Energie getrieben. Nach 6 Sitzungen innerhalb von 12 Tagen war die Aufnahme abgeschlossen, am 1. November 1989. 2 Tage später sagte er eine weitere Aufnahmesitzung wegen einer Magenverstimmung ab. Tags darauf spielte er probeweise einige Etüden aus Chopins Opus 25. Am 5. November war Horowitz, wie üblich, spät aufgestanden. Mit seiner Frau hatte er den Tagesablauf und das abendliche Menü abgesprochen. Celine Knight, die Haushälterin, kam hinzu und schrak plötzlich zusammen. Als Wanda sich umwandte, sah sie, dass er im Sessel zusammengesunken war und langsam auf den Boden glitt. Sie sagte, er ist tot. Juliana Lopez, die Vertraute des Ehepaares Horowitz, verständigte Peter Gelb. Wenig später fanden sich Thomas Frost und Murray Pereira ein. Eduardus Alim, der letzte Schüler, erhielt die Nachricht in der Pause eines Konzerts, das er in New Jersey gab. Als er auf das Podium zurückkehrte, teilte er dem Publikum die traurige Nachricht mit. Einige Besucher begannen zu weinen. Wie viele Musiker widmete auch der junge französische Pianist Jean-Philippe Collard, den Horowitz sehr geschätzt hatte, seinem Vorbild eine Hommage. Er leitete sie ein mit einem schmerzlichen Poem und einem rührenden Hinweis auf den Künstler, der am Ende seines Lebens ein hohes Ziel erreicht hatte. Der große Flügel wird nicht mehr erklingen. Vorbei die Pirouetten, das Zwinkern der Augen und die Kaskaden, davongeflogen all die Harmonien, gemischt wie die Farben der geliebten Bilder. Erstarrt auf ewig das Lächeln dieses großen Kindes. Wladimir Horowitz wurde im Mailänder Familiengrab der Toscaninis neben seiner Tochter Sonja beigesetzt. Er, der jüdische Musiker, auf einem katholischen Kirchhof. Am Ende der Feierlichkeiten erklang eine seiner letzten Aufnahmen von Robert Schumanns Träumerei aus den Kinderszenen. Thank you.